Huhntaxi von Martin Auer, Folge 9. In der Agentur sind die Vera, die Jacqueline und die Mona gesessen. Die Mona fährt oft selber, dann kommt sie in die Agentur zum Abrechnen. Die Jacqueline hat aufgeregt erzählt, dass sie heute in Handschellen aufs Gericht geführt worden ist. Wieso denn das? Ich bin wegen einem tätlichen Angriff zu 9.000 Euro verurteilt worden. Heute wären 5.000 fällig gewesen. Normalerweise kommt da erst einmal der Gerichtsvollzieher, habe ich glaubt. Und wen hast du tätlich angegriffen? Na, so eine Tuste, die glaubt hat, sie muss sich meinen Mann anlachen. Die Vera hat derweil einen Job für den neuen Callboy hereinbekommen, den Dieter. Lass mich mit ihm reden, hat die Jacqueline gebettelt. Ich will seine Stimme hören. Willst du ihn sehen? Hat mich die Vera gefragt und ihn auf der Homepage angeklickt. 1,87 groß, blond, 83 Kilo schwer, kniet auf dem Bett und hält sich die Hand vor den Schwanz. Schön durchtrainiert ist er, habe ich zugegeben. Jedenfalls was Gescheiteres als der Sascha mit seinem 10-Zentimeter-Schwanz, sagt die Jacqueline. Mit dem war ich als Paar unterwegs. Vera hat ihn angerufen und Jacqueline den Hörer gegeben. Und? Machst mir einen Sonderpreis? Und was kriege ich dafür? Na, das will ich doch hoffen. Auf 80 Euro habe ich ihn runtergehandelt, hat sie verkündet. Und was bietet er? Qualitätsarbeit. Darauf die Mona. Geh, du bist deppert, willst den Kerl noch zahlen? Und am Schluss hast du einen Schwanz im Mund. Na, das leiste ich mir. Ich hab lang nur Geld dafür genommen, jetzt kann ich auch einmal eins ausgeben. Na, wenn man kein Geld dafür kriegt, das ist schon fast eine Vergewaltigung. Ich habe mit Vera abgerechnet und sie hat die Geschichte von dem Typen erzählt, dem sie die 3 Euro für den Halbstundenjob mit Judy erlassen hat. Eine halbe Stunde, das mache ich gar nicht, hat die Mona gesagt. Um 40 Euro, da blase ich einen auf der Straße in 10 Minuten, verstehst? Wäre ich mit der Herstellung eine halbe Stunde? Den Dieter habe ich dann auch kennengelernt. Er ist in der Agentur herumgesessen und die Jolanta hat uns bekannt gemacht. Und was machst du? Fragt er mich. Na, Fahrer. Zum Callboy fährt man das Talent. Dazu hat er genickt. Das hat er wohl auch so gesehen. Na, aber jetzt sag einmal, was machst du, wenn dir einer nicht gefällt? Darauf die Jolanta. Na, hör einmal, stellt man solche Fragen? Na ja, ich will ja auch was lernen. Willst du auch einsteigen? Das kann man immer brauchen. Wenn mir einer nicht gefällt, hat der Dieter gesagt, dann gibt's nur eins. Augen zu und durch. Und das geht immer? Ah, das geht. Ich mein, wenn einer stinkt oder so, dann drehe ich gleich in der Tür um, Papa, gell? Aber sonst... Und hast du jetzt mehr Herren oder mehr Damen? Naja, schon mehr Haberl. Das mit den Frauen, das kommt schon, aber es sind schon viel mehr Männer. Schau, bei einem Haberl, da habe ich ein leichtes Spiel, weil da weiß ich genau, was die wollen, weil ich selber ein Mann bin. Weißt, ich bin überhaupt nicht schwul oder bi oder was, ich weiß das nur einfach, was der braucht. Das ist ein leichtes Spiel für mich. Er ist ein Steirer von der Lassnitzhöhe. Seine Alte ist eine Ungarin, die auch in dem Geschäft war. Von ihr hat er viel gelernt. Weil, den Job musst du mit dem Kopf machen, nicht mit dem Schwanz. Die Jungs, die was schon reingehen mit dem Gesicht, hoffentlich bin ich gleich wieder draußen. Oder die dauernd auf die Uhr schauen, so unauffällig kann man nicht auf die Uhr schauen. Ich nehme eine Uhr runter und leg's wohin, wo ich's sehen kann. Das imponiert ihm, aber ich kann unauffälliger hinschauen, als wenn ich's oben hab. Und wenn ich einen von hinten pack, sowieso. Aber die meisten, die wollen gar nicht gefickt werden, die sind verheiratet oder was, die wollen nur einmal was anderes mit einem fremden Schwanz herumspielen. Na, und die Frauen? Da habe ich eine, weißt, nicht schön, aber sehr lieb. Die wollen nur massiert werden, gestreichelt, weißt, und alle Fenster offen. Die wollen nur, dass alle sehen, was sie für einen Fashion Haber hat. Die hat mich gefragt, ob mir das stört, aber mir ist das wurscht. Ich habe mein Bild im Internet auch, das kann jeder sehen. Aber weißt, da habe ich einen gehabt gestern, einen Imperial, einen Amerikaner, aber der hat was ausgehalten. Der hat wollen einen Faustfick, und meine Faust ist nicht klar. Naja, mir ist das nur recht, da streng ich mich nicht an. Handschuh an und geht schon. Dieter zeigt seine Holzfällerhände. Naja, der Körper ist dehnbar. Nein, was der vertragen hat. Aber die haben schon alle Probleme mit dem Stuhlgang und so. 5-6 Jobs am Tag schafft er. Und wenn's nimmer geht, hilft er nach mit Viagra. Das kaufe ich schwarz um 10 Euro das Stück. Und das ist ja drin bei 50 Euro Trinkgeld. Er macht auch Striptease und modelt auch. Hat seine eigene CD hingebracht zu den Agenturen und sich nicht auf den Setkartenschwindel eingelassen. Die nehmen das Geld ab fürs Fotografieren, anstatt dass du was zahlt kriegst dafür. Jetzt verhandelt er mit einer Begleitagentur in Freilassing, die in der Nobelklasse agiert. Da haben schon Jungs ein Auto geschenkt gekriegt oder ein Rolex, gell? Solange ich den Job machen kann, mache ich ihn ganz, verstehst du nicht, Halbert, weil ewig geht's eh nicht. Sein Geld investiert er in Ungarn. Er baut ein Bungalow-Hotel auf. Zu den Kunden fährt er im Grand Voyager, hinten drin hat er das Fahrrad. Ich park mir ein und fahr mit dem Fahrradl weiter. Ich muss nicht trainieren. Wenn ich ein paar Monate nichts mache, bin ich genauso. Ich war auch nie in einem Fitnessstudio. Mein Vater war genauso wie ich. Thai-Boxen habe ich gemacht dabei, aber Gewichte nie. Der Dieter wird nicht so bald Probleme mit der Potenz haben. Er findet sich selber geil. Ich habe dann die Jacqueline gefragt, ob sie sich denn den Dieter jetzt reingezogen hat. Ah, geh den ein bisschen offen doch nicht, das war doch nur ein Spaß, das habe ich doch nie ernst gemeint. Hast du eine Bohrmaschine? Fragt mich Tatjana. Na sicher. Das ist gut. Könntest du uns Jalousien vor die Fenster montieren? Wir wohnen im Erdgeschoss, alle schauen zu uns rein. Juliette hat Jalousien gekauft, bei Ikea, aber wir können sie nicht montieren. Kein Problem, ich mach das schon. Kurz darauf ist Tatjana nach Polen gefahren. Goscha ist mit ihr gefahren. Sie hat Angst gehabt, alleine zu reisen. Das ist doch das erste Mal, dass ich außer Landes gefahren bin. Ich habe immer Angst gehabt, wenn ich ins Ausland fahre, werde ich gleich ins Bordell verschleppt. Und was mache ich jetzt? To jest parodia. Das ist ein Witz. 2 Tage später ist auch Juliette gefahren. Sie hat mich angerufen. Ich lege die Schlüssel zu Gerd und Sabrina, die wohnen im 1. Stock. Dann kannst du kommen, wann es dir passt. In dem Haus in der Otterklinger Straße, wo sie gewohnt haben, ist auch ein Puff gewesen. Und im ganzen Haus haben fast nur Mädchen gewohnt. Juliette, Tatjana und Goscha haben zu dritt 2 Zimmer gehabt. In jedem ist ein Ausklappsofa von Ikea gewesen. Im hinteren Zimmer haben sie noch eine Kleiderstange auf Rollen gehabt und im vorderen Zimmer ein kleines Couchtischchen und einen Hocker, das ist es gewesen. Kein Fernseher, kein Radio, kein CD-Player, keine gemütlichen Sessel. Die Wohnung ist einfach nur da gewesen, um sich hinzuhauen und zu schlafen. Nicht zum Leben. Jedes Mädchen hat ein Fensterbrett für sich gehabt, da waren Kosmetiksachen aufgeschlichtet, Cremes oder Cologne, ein kleines Röhrchen Parfum, Kondome, eine Bürste, ein Spiegel, Tampons, Damenbinden. Ich habe die Fensterbretter abgeräumt, jedem Mädchen seine Sachen in eine andere Ecke gestellt. Auf dem Fensterbrett von Juliette war auch noch ein englisch-polnisches und ein deutsch-polnisches Wörterbuch. Und ein Zahlschein für die Miete. 379,86 Euro für 2 Zimmer, eine kleine Vorzimmerküche und ein Klo mit Dusche. Juliette heißt Wanda Kalinowska. Ich bin auf den Fensterbrettern herumgeturnt und habe mit der Bohrmaschine Löcher in die Fensterstöcke über mir gemacht. Ein kleiner arabischer Bub hat mir vom Hof aus zugeschaut. Das ist gut, dass du die Sachen da anmachst. Alle schauen immer hinein. Ja, das geht den Damen auf die Nerven. Aber im Sommer können sie die Fenster nicht aufmachen, weil der Mistkübel gleich darunter steht. Wenn's heiß ist, dann stinkt's. Goscha und Tatjana sind 5 Wochen in Polen geblieben. Die Tage sind immer heißer geworden. Ich habe mir jeden Tag Kirschen gekauft und die Plastikschale vorne auf die Ablage hinter der Windschutzscheibe gestellt. Beim Fahren habe ich Kirschen gegessen und die Kerne aus dem Fenster gespuckt. Carlotta hat das Spaß gemacht. Wir haben Kirschen gegessen und um die Wette gespuckt. Martin, wo bist du gewesen? Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Was soll ich machen? Jeden Tag sage ich zur Telefonistin, ich will mit Carlotta fahren, nur mit Carlotta. Aber ich glaube, sie ist eifersüchtig. Wo habe ich Job? Im 19. Und dann hole ich Isabella und ihr habt einen Doppeljob im 1. Siehst du dieses Schild? Bam! Mein Kirschenkern hat das Stoppschild getroffen und Carlotta hat in die Hände geklatscht. Ich habe Carlotta abgesetzt und bin gefahren, um Isabella zu holen. Isabella hat sich gefreut. Carlotta, oh, sie ist meine Schatzi. Isabella ist eine schlanke, dunkelhaarige Bulgarin. Sie hat alle Lieder im Radio mitgesungen. American Life, I Live the American Dream und I'm Scared of Dying, I Just Don't Want To. Und ich habe mit dir gesungen. Cause I am Scum and I'm Your Son, I Come Undone. In der Volksoper ist gerade Pause gewesen und die Leute sind mit ihren Sektgläsern auf der Straße gestanden. Oper ist nichts für mich, hat sie gesagt. Ich mag mich nicht so anziehen. Ich trage immer nur verrückte Sachen. Sie hat weiße Jeans getragen mit einem wilden Blättermuster auf dem rechten Hosenbein. Aber du solltest auf der Bühne stehen und singen. Ich bin Musikerin, hat sie gesagt. Isabella ist klassische Violinistin. In Bulgarien hat sie ein Jugendorchester geleitet. Aber das Leben ist Sex und Geld. Schau, so einen Porsche wie der da, den fährt mein Freund zu Hause. Wir haben Carlotta von ihrem Job abgeholt und die beiden Mädchen sind sich um den Hals gefallen und haben sich geküsst. Sie haben sich an den Händen gehalten und auf Englisch geplappert. Heute Nachmittag haben sie auch schon einen gemeinsamen Job gehabt, erzählt Isabella im Hilton, jede mit einem anderen Gast. Aber der eine hat früher gehen müssen. Also waren wir zusammen bei Carlottas Kunden. Da sagt er, er will mich auch ficken. Gut, sage ich, aber du musst zahlen. Wie viel hat er dir extra gezahlt? 40 fürs Küssen und 40 für Französisch, sagt Carlotta. Mir auch. Arbeitest du auch Griechisch? Nein. Wo hast du diese Hosen gekauft? Carlotta trägt ganz weite, flatternde, weiße Leinenhosen. Morgen gehen wir zusammen einkaufen, Schatzi, gut? Kennst du Agatha, Martin? Die Polin? Ja. Gestern waren wir bei zwei Kunden, die haben drei Mädchen bestellt, aber sie wollten nur zwei. Zum Ansehen, weißt du, wir zwei und Agatha. Und Agatha haben sie wieder nach Hause geschickt. Aha, sage ich. Sie ist hübsch, aber nicht so hübsch wie auf ihren Fotos. Ihre Zähne sind nicht in Ordnung. Sie hatte Hasenzähne, sagt Carlotta. Aber sie hat schöne Brüste. Auf den Fotos schaut sie ein bisschen aus wie Juliette, besonders mit den Zöpfen. Der Treffpunkt ist in der Kärntnerstraße beim Eingang zum Kaufhaus Steffel. Ich parke in der Himmelpfortgasse vor dem Finanzamt und spaziere mit den beiden Mädchen Arm in Arm an den Lokalen und Geschäften vorbei. »Weißt du, was die Juliette gemacht hat?« »Nein«, sage ich. »Sie hat sie angerufen und hat ihr gedroht, wenn sie nicht verschwindet, ruft sie ihre Familie an und sagt ihnen, was sie macht in Wien.« »Juliette? Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem ist sie gar nicht da. Sie hat aus Polen angerufen. Sie hat die Fotos im Internet gesehen.« Ich lache. Ich kann mir denken, warum. Wegen der Zöpfe. Niemand trägt Zöpfe. Nur Juliette. Die beiden Kunden waren auf 100 Schritt Entfernung zu erkennen. Also dann, bis später. Hoffentlich laden sie uns auf ein paar Drinks ein. Aber du trinkst doch nicht, hat Carlotta gesagt. Ich? Ha! Alle Bulgaren sind Alkoholiker. Ich will heute trinken. Vom 1. wieder in den 10. Poletta Polen. Ich bringe sie in den 20. in die Meldemannstraße. Wie geht's denn ein Meerschweinchen? Polette ist ein liebes, blondes Mädel aus der Slowakei. Ein bisschen schlaff und füllig schon mit großen Brüsten. Jolantas Kindsfrau. Sie kommt immer mit dem schwerfälligen Gang einer Dienstmagd daher und meistens trägt sie braune Hosen mit Bügelfalte. Sie klappt ihre Geldbörse auf und zeigt mir das neueste Foto von den Meerschweinchenjungen. »Gut. Eine ist kastriert, der Arme. Aber trotzdem, zwei ist schon wieder schwanger. Ich weiß nicht wie. Ja, schnell noch vorher, bum, bum, bum.« »Naja, wenigstens einmal im Leben.« Hinter dem Foto von den Meerschweinchen kommt das Foto von einem schlanken, grauhaarigen Mann zum Vorschein. »Meine Freund, ja schon alt. Aber meine Meerschweinchen sind meine Liebste.« »Lieber als der Freund?« »Na ja, halb, halb.« Im Snackpoint in der Machfelder Straße sitzen die Trankler beisammen, männlich und weiblich. »Jetzt nimmst du aber die Zungen aus der Dame, weil ich hab alles gesehen, gell? Ich bin eine alte Spionin.« »Gib eine Ruhe, da wohnen Leid. Erst geh du mit ihm auf die Parkbank. Da ist mir viel zu kalt. Da hau ich mir die Wirbelsäulen noch mehr zusammen.« Na, Sammerhaber oder nicht, der alte Arschloch, du. Schön sprechen. Ich muss mit ihm so reden, er versteht keine andere Sprache. Ich schau ganz anders aus, als wie ich bin. Weißt, was ich für ein Mensch bin, hä? Das sag ich niemandem. Paulette bleibt nur eine halbe Stunde. Dann soll sie in den 10. Neilrechtgasse 105. Oje, ich kenne diesen Mann. Dauert wieder 5 Stunden und kann nicht. Kokain. Ich habe diesen Job schon bis hier. Wie lange bist du denn schon da? Nur seit Jänner. Vorher ich war in eine Bar in Wels, aber da war nix los. Und dann in eine Bar in Innsbruck. Das war große Bar mit 40 Mädchen und immer voll. Und wenn in eine Bar nix los, man kann gehen hinüber in andere Bar. Dort ist, wie sagt man, Varieté mit Zauber und Jonglier und alles. Und in die eine Bar, eine Stunde ist 280 und in die andere 380 Euro. Und 180 für mich. Und warum bist du weg? Na, muss man immer trinken, ganze Nacht sitzen, kann man nicht weggehen. Sitzen, trinken, rauchen, na, hier ist besser. Und wie lange willst du den Job noch machen? Bis ich habe Wohnung. Und wo willst du dann wohnen? In Slowakei. Jetzt, ich bin reich. In Slowakei für 100 Euro, ich habe gearbeitet einen Monat. Was hast du gemacht? Ich war Verkäuferin, aber ich habe gemacht alles. Ich habe gemacht Faktura, ich habe gemacht Putzen, und dann ich habe gehabt Streit mit Chef. Ich bin so, was ich denke, ich sage. Ich bin nicht so, hihihi, wenn in Wahrheit will umbringt, dieser Mann. In Slowakei kann haben 3 Wochen Urlaub, vielleicht 4 Wochen, ich weiß nicht. Ich sagen will Urlaub, Chef sagen, du Urlaub, wann ich will. Na, nächster Tag ich nicht kommen, scheiße. Und Montag kommen meine Brüder, ich geben Geld für Familie. Ich schicken Geld mit Bank, auch ist teuer. So, ich gebe meine Brüder. Du gibst deiner Familie Geld? Ja. Mein Mama auch sie Arbeit. 170 Euro im Monat. Muss zahlen Miete 70 Euro. Und wo ist Strom, wo ist Wasser, wo ist alles andere? Ich geben Geld für Wohnung, geben Geld für Essen. Meine kleine Bruder ist 15, gehen nach Schule. Meine große Bruder nix Arbeit. Na warum für diese Scheiße Geld? Ich gebe Geld. Ich bin Mama. Ist schwere Leben, aber muss man kämpfen. Schau, das schöne Hund, Rottweiler. Aber gefährlich. Naja, kommt drauf an, wie man ihn trainiert. In Slowakei gibt's viele Rassist, Skinhead mit Rottweiler, Pitbull, solche. Und trainieren muss weiß Zigeuner, Schwarze. Sie beugt den Kopf tief in den Schoß und lacht verlegen, schüttelt dabei den Kopf. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Halbes Jahr. Und wie viel hast du gespart? Nur für halbe Wohnung. Also noch ein halbes Jahr? Und warum ist es so schwer für dich? Ich habe Freund und ich liebe ihn. Der ist schwer machen, dieser Job. Und weiß er, was du machst? Ja. Und ist für ihn auch schwer. Ist nicht schwer machen, dieser Job, aber für Psychik ist schwer und immer Angst. Angst? Wovor? Polizei, alles. Mein Herz ist so. Sie deutet mit 2 Fingern an, wie klein ihr Herz ist. Und was macht dein Freund? Er arbeitet auf Schiff. Als Kellner, Steward? Nein, er machen Schiff, ist große Fabrik, Werft? Ja, Meierwerft. Deutsch-Holländische Grenze. Oje, da seht ihr euch nicht oft. Alle 3 Monate. Aber jeden Tag telefonieren. Weißt du, meine Meerschweinchen, ich bringe zu Tierarzt und Tierarzt. Was ist, 2 Jahre, 3 Jahre? Nein, ist 3 Monate. Aber so groß, 1,5 Kilo. Gut gefüttert, was? Ja. Wenn ich habe andere Leben, ich möchte sein eine Meerschweinchen. Aber bei einer so guten Mensch wie ich.